Der Humorist verstand nicht oder wollte nicht hinnehmen, dass ihn der Konferencier hinderte und leistete Widerstand. Herr Frederik ergriff das Mikrofon und erzählte zotige Geschichten, die er mit Geräuschen untermalte. Im Handumdrehen hatte er das Publikum auf seine Seite gebracht. Im Hintergrund wurstelte der Dekorateur mit seinem Liegestuhl herum und wurde nicht mehr beachtet. Nein, das stimmte nicht. Das Publikum beklatschte sein Scheitern. Die Grausamkeit der Szene war jetzt auf ihrem Höhepunkt. Ich hatte eine derart starke Peinlichkeit und das rätselhafte Einverständnis mit ihr nie zuvor gesehen. Ich blickte immerzu umher, weil ich zu wenig verstand. Es war ein Schmerz im Saal, der alle traf und gleichzeitig von allen geleugnet wurde. Am schrecklichsten war, dass der Dekorateur weiterspielte. Noch immer zeigte er Reste seiner Träume von einem anderen Leben als Humorist und Sänger. Erst die Ankündigung des nächsten Künstlers ließ ihn stutzen. Ein frischer Sänger stand schon am rechten Rand der Bühne. Im Weggehen fasste der Konferencier den Humoristen an der Schulter und zog ihn von der Bühne herunter. Er ließ sich jetzt widerstandslos abschleppen. Neben mir hörte ich Lindas heftiges Atmen. Sie rauchte und steckte die abgebrannten Streichhölzer in die Zündholzschachtel zurück. Dann und wann nahm sie eines der abgebrannten Hölzer aus der Schachtel heraus und spielte mit ihm. Ihre Fingerspitzen wurden dabei ein wenig schwärzlich, was ihr zu gefallen schien. Ich betrachtete die Fältelung in Lindas Bluse und dachte, du kannst nicht schon wieder die Fältelung in Lindas Bluse betrachten. »Bleiben Sie bis zum Schluss?« fragte mich Linda leise. »Ich bin noch nie vorher abgehauen«, sagte ich. »Warum?« »Ich trau mich nicht«, sagte ich. »Nach einer halben Stunde weiß man, was noch kommt«, sagte Linda. »Mich fesselt die Abgründigkeit der Darbietungen«, sagte ich. »Das wird Ihnen noch vergehen.« »Wieso?« »Die Dummheit wird noch viel ordinärer«, sagte Linda, »das ist alles.« Darauf fiel mir keine Antwort ein. Der Sänger, der gerade auf der Bühne war, hieß Max Büssing und war von Beruf Stuckateur. Er war 47 Jahre alt und sang in Hans Albers Manier den Schlager »Auf der Reeperbahn nachts um 2:30«. Seine Nummer war nicht besonders gut und nicht besonders schlecht. Linda und ich lehnten uns zurück und hörten wieder zu. Von unseren Kollegen waren schon zwei verschwunden. Das Publikum verlief sich teilweise in das Restaurant oder in die Bar. Der Hans-Albers-Darsteller schien davon nicht beeindruckt. Er sang mit ächzend nachgeahmter Wehmut auf die Leute herunter. Von der Jury erhielt er die Gesamtnote 2,5. »Werden Sie vorher gehen?« fragte ich Linda. »Ja.« »Wann?« »Die Abende hier laufen gewöhnlich so ab«, sagte Linda, »dass in höchstens einer Viertelstunde ein teures Abendessen serviert wird. Wenn man mit ist, erwartet die Geschäftsleitung, dass man den ganzen Wettbewerb absitzt.« »Ah so«, machte ich. Linda ging auf die Toilette und kehrte mit leicht geschminkten Lippen zurück. Ich überlegte, ob die Schminke eine versteckte Aufforderung an mich sein sollte, mit ihr das Lokal zu verlassen. Ich wusste nicht, was ich mir einbilden durfte. Der Konferencier kündigte den Auftritt eines Herrn Dieter Oehlke an. Er trug einen Frack, einen Zylinder und weiße Handschuhe, außerdem Lackschuhe und einen schwarzen Stock mit Knauf. Herr Oehlke erinnerte ein wenig an Maurice Chevalier und ein wenig an Johannes Heesters. Er war 42 Jahre alt und von Beruf Schreiner. Er prüfte das Mikrofon und machte ein paar Steppschritte. Ein paar Sekunden lang dachte ich daran, Linda vorzuschwindeln, ich hätte einen Roman angefangen. Wahrscheinlich, so hoffte ich, wäre sie dann neugierig und würde noch eine Weile bleiben. Und ich hätte Gelegenheit, weitere Zeichen für eine gewünschte oder bevorstehende Annäherung zwischen uns zu sammeln. Ich wollte Linda küssen, heute Abend noch. Aber ich wollte mich auf keinen Fall offenbaren und dann zurückgewiesen werden. Allerdings wollte ich auch nicht mit dummen Liebeseinbildungen in diesem Lokal zurückbleiben. Mein Bedürfnis war gespalten. Die Sehnsucht wollte reden, das Verlangen drängte ins Bett. Ich überlegte, ob ich Linda zuflüstern sollte, dass ich eine besondere formale Idee für einen Roman hätte. Danach hätte ich sofort weiterreden müssen, um Linda zu hindern, sich genauer nach meiner formalen Idee zu erkundigen. Von allen Ideen war ich im Augenblick weit entfernt. Die drei Themen, über die ich erzählen konnte, ein bisschen Kindheit, ein paar Jahre Schule und dazwischen meine rätselhaften Eltern, kamen mir uninteressant vor. Ich hätte mich in ein Lügengespinst verstricken müssen, dem ich mich bald selbst nicht mehr ausgekannt hätte. Während ich überlegte, verstummte ich und merkte es nicht. Plötzlich trat ein Kellner mit einem Stapel großer weißer Teller an unseren Tisch. Als er vor Linda ein Gedeck abstellen wollte, hob sie die Hand und sagte, »Vielen Dank, ich muss leider noch zu einem anderen Termin.« Obwohl sie mein Begehren durchkreuzte, bewunderte ich Lindas Direktheit. Herr Oelke hielt sich mit beiden Händen am Mikrofon und sang, »O mein Papa, was bist du für ein schöner Mann!« Ein anderer Ober erschien und teilte Bestecke und weiße Servietten aus. Der Oberkellner servierte jedem Pressevertreter einen aufgeschnittenen Hummer, etwas gedünstetes Gemüse und ein paar Kroketten. Als Linda aufstand und ging, hatte ich das Gefühl einer Niederlage. In diesen Augenblicken begann Herr Oelke zu wanken. Während des Singens, Tanzens und Drehens hatte er ein wenig das Gleichgewicht verloren. Aus dem Publikum ertönten einzelne Schreie. Eine Frau erhob sich und rief zur Bühne hoch, »Du blöder Hund, komm runter!« Herr Oelke hörte nicht und setzte seine Darbietung fort. Die Frau kam nach vorne zur Bühne und rief, »Los, komm runter, du Arschgeige!« Einige Journalisten und zwei der Jurymitglieder lachten. Herr Oelke driftete nach links ab, fing sich dann aber wieder. Der Konferencier eilte mit einem Stuhl auf die Bühne. Herr Oelke drängte zurück zum Mikrofon, der Konferencier hielt ihn davon ab. Die Frau stürmte auf die Bühne und hielt Herrn Oelke fest. Der Konferencier witzelte herum, ließ Herrn Oelke aber nicht aus den Augen. Die Frau drückte Herrn Oelkes Körper auf den Stuhl. Er saß jetzt schwer atmend am Rand der Bühne. Aus dem Publikum meldete sich ein Arzt. Die Leute klatschten und erhoben sich von den Plätzen. Der Arzt öffnete Herrn Oelke das Hemd und fächelte ihm mit einer Speisekarte frische, verbrauchte Luft ins Gesicht. Herr Oelke hob seine Hand und winkte ins Publikum. Die Frau sagte zu Herrn Oelke, »Jetzt hat dein Arsch Feierabend.« Der Konferencier kündigte den nächsten Künstler an, einen Zauberer. Die Frau und der Arzt schlangen sich die Arme von Herrn Oelke um den Hals und schleppten ihn das Treppchen am Bühnenrand hinunter. Zwei Stunden später rechnete die Jury ihre Punkte zusammen und ermittelte den Gewinner des Abends. Er hieß Karl Rauchfuß, war 37 Jahre alt, von Beruf Fensterputzer. Er hatte den lachenden Vagabunden vorgetragen und hatte damit so viel Erfolg, dass er das Lied zweimal wiederholen musste. Die Jury gratulierte, der Geschäftsführer überreichte Blumen und eine Flasche Sekt. Herr Rauchfuß war über das Tempo der Preisverleihung und mehr noch über ihre geringe Ausbeute verdutzt. Viel schneller, als er denken konnte, häuften sich seine Enttäuschungen. Er wartete schauend und hoffend, dass ihn der Herr von der Künstleragentur zu seiner Stimme beglückwünschte und ihm den Schallplattenvertrag anbot, den der Konferencier im Verlauf des Abends so oft im Mund geführt hatte. Stattdessen sagte ihm der Geschäftsführer, dass der Herr von der Künstleragentur schon nach Frankfurt abgereist war. Ich bereute, dass ich Linda nicht gefolgt und ebenfalls verschwunden war. Ich hätte am nächsten Morgen den Geschäftsführer anrufen und mir von ihm den Namen des Gewinners sagen lassen können. Stattdessen erhob ich mich jetzt von meinem Platz und musste es zulassen, dass mir Herr Rauchfuß vorgestellt wurde. Er schöpfte Hoffnung, als er hörte, dass er mit einem Pressevertreter redete. An der Art, wie sich sein Gesicht aufhellte, merkte ich, dass er schon wieder in eine Illusion verstrickt war. Vermutlich glaubte er, ich würde eine große Reportage über ihn schreiben. Ich bat ihn, am Pressetisch Platz zu nehmen. Schon zum zweiten Mal versicherte ich, dass ich ihn von Fred Bertelmann nicht habe unterscheiden können. Aus Feigheit klappte ich meinen Stenoblock noch einmal auf und notierte ein paar seiner Sätze. Der Geschäftsführer öffnete eine weitere Flasche Sekt. Nach etwa 20 Minuten gelang es mir, die mir gegenüber sitzende Frau Finkbeiner von der Allgemeinen Zeitung für Rauchfuß zu interessieren. Als er immer öfter in das Gesicht von Frau Finkbeiner redete, verließ ich unangenehm leise und unauffällig den Pressetisch. Am folgenden Morgen rochen mein Sakko und meine Hose stark nach Rauch, Alkohol, Staub und Asche. Mutter lief an meinem Zimmer vorbei und sagte halblaut, wo hat er sich nur wieder herumgetrieben? Es ärgerte mich, dass sie mich nicht direkt fragte. Ich überlegte, ob ich ungefragt das Zustandekommen meiner komplizierten Abende erklären sollte. Stattdessen sagte ich zu mir selber, bald wirst du diese Bemerkungen in das leere Zimmer hineinsprechen müssen. Es war sonderbar, dass ich diese für meine Mutter bestimmte Drohung an mich selber gerichtet hatte. In dieser Sonderbarkeit beschloss ich, mir einen neuen Anzug zu kaufen. Ich fuhr mit der Straßenbahn in die Stadt und betrat die Herrenabteilung des erstbesten Kaufhauses. Von einem Verkäufer, der kaum älter war als ich, ließ ich mir ein paar Anzüge zeigen. Auch jetzt, als ich Anzüge anprobierte, redete ich wieder an Mutter hin. »Wie hast du es lieber?«, fragte ich sie. »Soll ich mich in meiner stinkenden Berufskleidung von dir verabschieden, damit dir die Trennung leichter fällt? Oder in einen knitterfreien Straßenanzug, dessen Neuheit dich blenden wird?« Ich probierte Diolen- und Revierer-Anzüge an, deren Glätte mir nicht gefiel. Es waren grünlich und braun changierende Straßenanzüge, die damals von fast jedermann getragen wurden. Ich musste leise kichern, als ich merkte, dass auch die neue Kleidung stank. »Was möchtest du lieber riechen?«, fragte ich Mutter. »Alkohol und Asche oder den Kunstfasergeruch in nagelneuen Anzügen?« Plötzlich, in der Umkleidekabine, blieb ich bei dem Wort Straßenanzug hängen. Es war dieses Wort, das seine Träger für die Straße passend machte. Es war das Wort Straßenanzug, das die Männer und die Straßen in einen unauflöslichen Zusammenhang brachte. Männer in Straßenanzügen wirkten wie kurz auferstandene Schatten, die sich rasch wieder abdunkelten und verschwanden, um an einer anderen Ecke als Straßenschatten im Straßenanzug wieder aufzutauchen. Wenn es das Wort Straßenanzug nicht gäbe, dachte ich, wären die drei Ausdrucksmomente Anzüge, Straßen und Männer nicht aufeinander beziehbar. Meine Einfälle beglückten mich. Als Kind hatte ich die Schuld häufig bei meiner Hose oder bei meiner Jacke gesucht, wenn ich mir Fremdheit erklären wollte. Ich erinnerte mich, wie ich als Kind mit den Eltern in die Stadt gehen musste, um eingekleidet zu werden. Ich selbst konnte damals nicht sagen, welche Art von Kleidung mir gefiel. Auch die Eltern hatten keine Ahnung, aber sie taten so, als wüssten sie seit langer Zeit Bescheid. Ich setzte mich auf den kleinen Hocker in der Umkleidekabine, um meine Erinnerungen besser aushalten zu können. Die Verkäufer konnten mir anlegen, was sie wollten. Ich kam mir wie eine verkleidete Puppe vor. Ich wollte auch nicht, dass mich die anderen Menschen wegen der Neuheit meiner Kleidung extra anschauten. Genau dies geschah immer wieder. Einmal hatte ich einen Matrosenanzug, einen Strandanzug und einen Leinenanzug schon zurückgewiesen. Da wurde Vater ärgerlich und befahl dem Verkäufer, er solle Lederhosen und Trachtenjacken herbeischaffen. Seit Vater in seiner Jugend einmal in Bayern gearbeitet hatte, gefiel ihm alles Bayerische sehr. Ich schlüpfte in eine Lederhose und in eine Trachtenjacke. Der Verkäufer brachte außerdem Hosenträger mit Hirschhornknöpfen an. Vater sagte, ich solle die neuen Sachen auf dem Heimweg gleich anbehalten. Ich sah im Gesicht des Vaters die Zufriedenheit. Das war ein seltener Anblick, den ich mich nicht zu stören traute. Mutter schwieg. Die Zufriedenheit des Vaters reichte hin, um sie freundlich zu stimmen. Schon auf dem Heimweg entdeckte ich, wie andere Menschen, Erwachsene und Kinder, heimlich ein bisschen über mich lachten, was Vater entweder nicht sah oder ignorierte. Mutter habe ich bis heute im Verdacht, dass sie meine Beschämung bemerkt hatte. Ich stolzierte als kleiner Kunstbayer und Fremdkind nach Hause. Weil ich die Freude der Eltern nicht beeinträchtigen wollte, tat ich so, als hätte ich die mir da und dort entgegenblickenden Verhöhnungen nicht bemerkt. Jetzt, in der Erinnerung, kam es mir so vor, als sei die Kindheit überhaupt der Ursprung aller Lächerlichkeit. Die Eltern verfehlten das Kindswohl und gaben das Kind damit der komischen Unzulänglichkeit preis. Zwischen den engen Wänden der Umkleidekabine fragte ich mich, ob das Moment der Pein durch fehlgehende Kleidung noch immer in mir nachhalte oder neu auflebte. Obgleich mir der Diolenanzug, in dem ich gerade steckte, sogar passte, zog ich ihn wieder aus und schlüpfte zurück in meinen übelriechenden Jekami-Anzug. Ich war jetzt sicher, dass ein Kindheitszustand, den ich für ausgestanden und abgelebt gehalten hatte, unverändert in mir fortlebte. Erst in den Augenblicken, als ich dem Verkäufer den Diolenanzug zurückgab, riss wenigstens die Spur meiner Erinnerung. Eine halbe Stunde später setzte ich mich, ein wenig benommen, an den Schreibtisch in der Redaktion. Ich wollte mir alles aufschreiben, was ich über Kleidung, Kindheit und Straßenanzüge gedacht hatte. Ich wartete eine Weile, aber meine Gedanken und Einfälle kehrten nicht wieder zurück. Der Sportredakteur lief draußen vorbei und summte vor sich hin. Jambalaya, die Katz legt Eier, Jambalaya. Fräulein Weber lachte. Ich lachte nicht, denn mir misslang auch mein Jekami-Artikel. Herdegen wünschte über den ganzen Abend genau 20 Zeilen plus Foto und Bildunterschrift. Dummerweise geriet ich ins Nachdenken. Ich verstand nicht, wie ein großes, stadtbekanntes Vergnügungslokal die Menschen dazu verführte, ihre heimlichsten Gefühle öffentlich zu zeigen. Wie die Menschen sich dazu hinreißen ließen, auch noch unter Vorspiegelung einer Belohnung, sich hoffnungslos zu offenbaren. Und wie diese Gefühle nach 4 Stunden ausgelöscht und verbrannt wurden, wie ein Haufen alter Autoreifen. Ich selbst wirkte, indem ich nur 20 Zeilen schreiben durfte, an dieser Vernichtung mit. Ich machte einen Versuch, mit Herdegen über den Fall zu sprechen. Herdegen sagte, ich solle nicht so sehr herausfinden wollen, was wahr und unwahr ist. Es ist nicht die Aufgabe einer Zeitung, sagte Herdegen, die Wahrheit mitzuteilen. Was wahr ist, muss jeder einzelne Mensch für sich persönlich herausfinden. Die Zeitung stellt für diese Suche nur das Material bereit, mehr nicht. Im Übrigen, sagte Herdegen, begeistert sich das Publikum für eine Lüge genauso wie für deren Aufdeckung. Die Zeitung ist ein Schaufenster, kein Gericht, das müssen Sie akzeptieren. Ich fand Herdegens Meinung sowohl klug als auch fürchterlich. Mir fiel sogar ein Argument gegen ihn ein. Ich wollte sagen, dass die einzelnen Menschen überfordert sind, für sich allein eine Wahrheit zu finden und dass ihnen die Zeitung dabei helfen könne. Aber ich war viel zu aufgeregt darüber, dass ich mit Herdegen nicht einer Meinung war und konnte mein Argument nicht in 2 gut gebaute Sätze verwandeln. Stumm ging ich in mein Zimmer zurück und fing noch einmal an, 20 Zeilen über ein Massengrab von Gefühlen zu schreiben. Es war mir nicht erlaubt, beziehungsweise es war nicht meine Aufgabe, beziehungsweise es war unmöglich, über die wirkliche und wahre und von mir persönlich beobachtete Enttäuschung des Herrn Rauchfuß einen authentischen, weil zutreffenden Bericht zu schreiben. Offenbar musste ich hinnehmen, dass alle, die hier arbeiteten, mal mehr, mal weniger an eingestandener Infamie litten und dass Herdegen ein Argument gefunden hatte, das ihm ein Wohlbehagen inmitten dieser Infamie erlaubte. Über 30 unbekannte, aber hoffnungsvolle Nachwuchskünstler trafen sich im Bürgerbräu zum neuesten Jekami-Wettbewerb, tippte ich in die Schreibmaschine. Danach wusste ich nicht weiter. Ich sah zum Fenster hinaus. Erneut machte mir das Kartell der Einfalt zu schaffen. Im Fall des Jekami-Abends waren es sogar leibhaftige Menschen, die ihre Schlichtheit selbst zu Markte trugen, beziehungsweise auf einer Bühne zur Schau stellten. Wieder konnte ich niemanden ausfindig machen, außer den Freizeitkünstlern selber, der an diesen Selbstentblößungen schuld war. Ich musste hinnehmen, dass Dummheit für Dumme unterhaltsam war. Ich stand jetzt dicht hinter der Fensterscheibe und kämpfte gegen meine Niedergeschlagenheit. Offenbar war das Leben so angelegt, dass Einsichten dieses Kalibers mit privater Melancholie bezahlt werden mussten. Auf der Straße ging eine alte Frau mit einem sehr faltigen Hals und einer Perlenkette vorüber. Sie aß getrocknete Rosinen, die sie einzeln aus einem Papiertütchen herausholte. Immer wieder verschwand ein kleines Teilstück ihrer Perlenkette für Augenblicke in einer der tiefen Halsfurchen, sobald die Frau den Kopf drehte. Gierig stürzte sich meine Trauer auf das Auf- und Abblitzen der Perlen und löste sich dabei langsam auf. Kurz vor 12 öffnete Fräulein Weber die Tür und fragte, ob ich mit ihr zum Mittagessen gehe. Dankbar, sagte ich, aber ja doch, wann soll's losgehen? Von mir aus sofort, sagte Fräulein Weber. Ich komme, sagte ich und schob die Maschine mit dem angefangenen Artikel in die Mitte des Schreibtischs. Fräulein Weber trug an diesem Tag eine helle und frische Bluse mit aufgenähten Goldsternen und tiefem Ausschnitt. Außerdem einen neuen, engen Leinenrock und hellbeige, offenbar ebenfalls neue Slipper. In der Kantine entschied sie sich für Menü 1, Rosenkohl, Hackbraten, Bratkartoffeln und Salat. Ich wählte Menü 2, Forelle blau mit Salzkartoffeln und Dessert. Noch während wir uns einen Platz suchten, beschwerte sich Fräulein Weber darüber, dass die schäbigen Kunststofftabletts, auf denen wir die Menüs vor uns hertrugen, nicht zur tadellosen Neuheit ihrer Kleidung passten. Ich wollte schon erwidern, dass sie zu meinem Staubanzug sehr wohl passten, aber ich hielt die Bemerkung zurück. In der Nähe des Aquariums fanden wir zwei Plätze. Hinter uns saßen ein paar ältere Packerinnen und Packer, die trotz ihres Alters ganz undeutlich über ihre Probleme redeten. Fräulein Weber nahm Anstoß an ein paar Kollegen, die über ihr Mittagessen gebeugt waren, ohne die Teller von den Tabletts heruntergenommen zu haben. »Ich könnte niemals mit einem Tablett unterm Teller essen«, sagte sie. »Ich hätte dann das Gefühl, mich in einem Internat oder in einem Landschulheim aufzuhalten.« Ich nickte zerstreut und sah den kleinen Neonfischen im Aquarium dabei zu, wie sie einander verfolgten und immer neue Schwärme bildeten, die sich dann rasch wieder auflösten. Ich überlegte, ob ich sagen sollte, dass das Internatsgefühl wahrscheinlich nicht von den Tabletts herrührte, sondern von der Raumaufteilung innerhalb der Teller. Jeder Teller war in drei Nahrungszonen parzelliert, die mit tellerrandhohen Wänden voneinander abgetrennt waren. Es gab in jedem Teller ein einzelnes großes Fach links, in dem in der Regel ein Stück Fleisch in einer Soße lag. Daneben gab es zwei kleinere Fächer für die Beilagen. Durch die niedrigen Porzellanwände kam die Hauptspeise nicht mit den Beilagen in Berührung. Fräulein Weber redete jetzt über Tanzturniere, die sie besucht hatte, und hielt mir dabei ihre bloßen Arme entgegen. Sie öffnete und schloss immerzu die Finger einer Hand, sie fasste sich unter die Achseln und kratzte sich, wobei ihr Handrücken ihren Busenansatz nach oben drückte und über den Rand des Ausschnitts schob. Einmal hob sie mit den Händen das Haar und ließ mich ihre Ohren anschauen. Ich fragte mich, ob dieses körperliche Detail ein erotischer Hinweis an mich sein sollte oder nicht. Eigentlich gefiel mir Fräulein Weber. Schon öfter hatte ich mir überlegt, ob ich mich nicht mit ihr verabreden sollte. Aber ich fürchtete mich davor, dass ich dann über mein Leben reden und zugeben musste, dass ich in Kürze wieder ein Lehrling sein würde, und darüber wollte ich nicht reden. In dieser Ratlosigkeit waren bis jetzt alle weiteren Absichten verschwunden. Fräulein Weber kündigte an, dass sie am Wochenende wieder ein Tanzturnier besuchen wollte, obwohl sie eigentlich keine Lust dazu hatte. »Sie tanzen auf Turnieren?«, fragte ich. »Nein, wo denken Sie hin? Ich bin nur Zuschauerin«, sagte sie. »Aber Sie sagten doch, Sie hätten gar keine Lust, auf dieses Tanzturnier zu gehen.« »Nein«, sagte Fräulein Weber, »ich finde tanzende Männer sogar blöd, besonders die Tango-Tänzer. Sie hopsen wie eckige Affen herum und finden sich weiß Gott wie toll.« Wir lachten. Fräulein Weber unterbrach das Essen und zündete sich eine Zigarette an. Vermutlich gelang es mir, durch mein Lachen zu verbergen, dass ich Fräulein Weber seit einigen Augenblicken nicht mehr recht verstand. Die nächste Frage, warum sie diesen ungeliebten Tanzturnieren nicht fernblieb, stellte ich nicht mehr. Offenbar war heute der Tag des großen allgemeinen Nichtverstehens. Ich betrachtete eine Packerin, die versuchte, eine Fliege zu fangen. Aber die Packerin war langsam und ungeschickt. Immer wieder entkam die Fliege und kreiste erneut in niedriger Höhe über zwei zurückgelassene Kartoffeln im Teller der Packerin. Dann verstand ich, es waren nicht die Fliegen, die die Packerin provozierten, sondern deren unverschämt niedrige Flughöhe. Es war mir nicht recht, dass ich schwieg. Fräulein Weber drückte ihre Zigarette aus und aß weiter. Vielleicht hatte sie bemerkt, dass irgendetwas zwischen uns verrutscht war und nicht mehr stimmte. Ich dachte mir den Text einer kleinen Vereinbarung aus, die Fräulein Weber vielleicht mit sich selbst getroffen haben könnte. Ich, Fräulein Weber, werde es künftig unterlassen, meine Unzufriedenheit auf den mangelnden Einsatz meiner Intelligenz zurückzuführen. Ich erwerbe dafür das Recht auf sinnlose, aber niedliche Nörgeleien, mit denen ich in der Mittagspause meine Kollegen unterhalte. Dummerweise machte ich einen Fehler und kicherte leise über meinen eigenen Einfall. »Sagen Sie mir, worüber Sie sich amüsieren?« fragte Fräulein Weber. »Über ein Wort«, antwortete ich. »Oh«, machte sie, »nur über ein Wort?« »Ich dachte gerade«, sagte ich, »dass es jetzt Zeit wird, dass wir unsere Anstaltsteller zurückgeben.« »Anstaltsteller«, wiederholte Fräulein Weber und lachte hell auf, »Anstaltsteller, das werde ich mir merken.«